es klopft an das Fenster der Lindenbaum mit Zweigen, Blüten behangen. Steh auf, was liegst du im Traum? Die Sonne ist aufgegangen, steh auf. Die Lerche ist wach, die Büsche.